1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags eine freie Themennacht. Also, ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Im Radio, live, bei 1 Live, live im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Saskia ist meine erste Anruferin heute Nacht. Ja, hallo. Hallo Saskia, 38 Jahre alt. Mhm. Ja, prima, dass du da bist. Und um was geht's bei dir? Danke. Also es geht um das Thema heimliche Liebe. Das hattet ihr ja neulich schon mal. Verbotene Liebe, genau. Verbotene Liebe, genau. Und ich habe da jemanden kennengelernt. Und er hatte mir gleich am ersten Tag gesagt, ja, er ist verheiratet, aber er wird sich trennen, weil die Ehe läuft sowieso nicht mehr. Wo hast du ihn denn kennengelernt? Ja. In einem Restaurant. Ach so, ganz. Wie in einem Restaurant? Hast du ihn angesprochen und er dich? Habt ihr euch zugezwinkert? Sozusagen. Ehrlich? Dann habe ich meine Telefonnummer dagelassen. Ach, also ein richtiger Flirt von Tisch zu Tisch? Mhm. Du warst mit anderen Leuten im Restaurant? Ja. Das ist ja doll. Mit meiner Familie. Ja, das ist ja super. Mhm. Sowas funktioniert noch? Sowas funktioniert. So, dann habt ihr beiden Turteltauben euch die Telefonnummern ausgetauscht? Nee, ich habe meine einfach auf den Tisch gelassen. Ach ja, so. Und da hat er dann gleich zurückgerufen. Ich war gerade zur Tür rein. Wow, wie offen. Da hat das Telefon geklingelt. Wie offensiv. Da legt Saskia einfach die Telefonnummer auf den Tisch. Ja. Super. Meine Mutter mir zugeraten. Sie war mit. Wie alt ist er? Ja, 7 Jahre jünger. 7 Jahre jünger. Na gut, das ist ja nicht schlimm. Wann hast du ihn kennengelernt? Wann war das? Ja, das ist schon 3 Jahre her. 3 Jahre? Mhm. Oh je. So, und wie ist der Stand der Dinge heute? Ja, der Stand der Dinge heute ist so, dass ich jetzt erstmal den Kontakt gesperrt habe. Weil er sich in diesen 3 Jahren nicht getrennt hat von seiner Frau? Genau. Und er dich immer wieder hingehalten hat und neu hofft? Er hat mich immer hingehalten und gesagt, das dauert noch und das braucht Zeit. Es hat auch Gründe, die will ich gar nicht so erläutern. Ja. Gibt es Kinder in der Beziehung? Bei ihm? Nein. So, und nach 3 Jahren hast du gesagt, ich habe die Faxen dicke. Ja. Um es mal salopp zu sagen. Ja, weil diese Treffen im ersten Jahr, wie gesagt, das war dann sehr heimlich. Hm. Und vor 2 Jahren ist er auch ausgezogen. Also er wohnt nicht mehr da. Ah. Aber das ist ja für mich eine lange Zeit. Hm. Und die Treffen, das war schon... Ja, am Anfang ist natürlich Romantik, man trifft sich heimlich wo und so, aber irgendwann... Ja, irgendwann ist es dann auch bedrückend, sich nur heimlich zu treffen. Richtig bedrückend. Und man sieht sich in der Öffentlichkeit und muss so tun, als ob man sich nicht kennt. Und ist er denn heute, obwohl ausgezogen von zu Hause, immer noch mit seiner Frau zusammen? Die haben keinen Kontakt mehr so. Ach, die haben keinen Kontakt und dennoch seid ihr nicht zusammen? Ja, ich betrachte das so nicht als zusammen. Ich möchte natürlich, dass er sich trennt, ne? Die waren verheiratet. Die waren wie lange verheiratet? 5 Jahre. 5 Jahre. Die sind noch nicht geschieden, aber die sind getrennt. Die sind getrennt. So, ich meine, das war schon mal für dich eine gute Sache. Warum hast du jetzt den Kontakt abgebrochen? Ja, weil ich mich hingehalten fühle, ne? Das heißt, immer noch ein bisschen und noch ein bisschen, das dauert nochmal und nochmal. Und wäre ich am Anfang davon ausgegangen, von dieser Länge der Zeit, dann hätte ich mich darauf nicht eingelassen. Aber braucht ihr denn, um zu entscheiden, wir sind jetzt ein Paar und wir sind zusammen, braucht ihr denn dieses formale Ende der Ehe? Nein. Ja, würdest du das nicht brauchen? Ja, gut, wenn das soll irgendwann geschehen, ja. Aber wenn er dir glaubhaft zeigt, dass du seine Frau bist, dann seid ihr zunächst und doch schon zusammen. Oder hast du den Eindruck, dass er das irgendwie verzögert mit der Scheidung? Nö, das auch nicht. Also ich kann seine Gründe auch verstehen. Was sind denn seine Gründe? Ja, finanzielle Gründe. Die halten ihn davon ab, sich auf dich näher einzulassen? Nö, Nee, eben. Die halten ihn davon ab, die Scheidung voranzutreiben? Genau. Aha. Geht's da um sehr viel Kohle? Nö. Nicht mal das? Gar nicht. Mm-mm. Das heißt, du fühlst dich in deiner Ehre verletzt? Ja, total. Das verstehe ich. Ja. Nach 3 Jahren wäre ich auch sehr verletzt. Über die Zeit und ich habe auch Kinder. Ja, wie viel? Und die 2. Und die musste ich ja auch aus der Sache raushalten. Ja. Und das ist, also, ja, also ich fühle mich schon sehr verletzt. Und das ist so, dass ich seit einem Jahr ihn gar nicht mehr in meine Wohnung lasse. Ne? Die Kinder habe ich eh immer rausgehalten. Mhm. Und seit wann gibt es jetzt diese Kontaktsperre deinerseits? Seit 4 Monaten. Seit 4 Monaten. Und wie reagiert er auf diese Kontaktsperre? Ja, er sagte, ich werde schon irgendwann sehen, dass er das ernst meint. Ach, er ist sich aber dann sehr siegessicher, ne? Ja. Nach dem Motto, die kleine Maus, die habe ich schon. Die wird schon irgendwann gefügig. Ja, er weiß ja schon, dass ich ihn sehr liebe, ne? Und er spielt letztendlich mit deinem Gefühl, würde ich so sagen. So empfinde ich das. Ja, finde ich auch. Ja, Kontaktsperre ist die eine Seite. Was heißt denn Kontaktsperre? Heißt das, dass du nur nicht mit ihm in Kontakt sein möchtest im Moment? Oder heißt das, dass du die Beziehung beendet hast? Ja, ich kann das nicht. Also ich habe das, am Anfang habe ich gedacht, gut, wenn man sich eine Weile nicht sieht und so, vielleicht fällt mir es leicht, aber es geht gar nicht. Also seit 4 Monaten herrscht absolut tote Hose. Es gibt SMS. Ach, die gibt's schon. Und auch mal einen Anruf, ja. Und wie geht man da miteinander um? Nein, nicht so toll. Nicht so doll. Also ziemlich stressend. Aber was sagt er denn? Wie lange dauert es denn noch? Ja, dann sind es mal wieder. Also vor 2 Monaten waren es 4 Monate, müsste ja noch 2 Monate sein. Aber da sich das ja 3 Jahre zieht und das immer so war, kann ich ja auch das nicht glauben. Um wie viel Geld geht es denn da? Ja, gar nicht. Es geht eigentlich nur um die Steuerklasse. Ach so. Was vermutest du, was wirklich dahinter steckt? Ja, ich würde ihm das schon glauben, aber was ist denn nur wichtiger? Genau. Nach dieser langen Zeit. Das wollte ich auch sagen. Was ist wichtiger? Ist Saskia, man muss ja auch mal denken, was ich da durchgemacht habe. Genau. Ist Saskia nur wichtiger oder die Steuerklasse? Genau. Letztendlich müsste er sagen, komm. Und da ich ja schon so viele Schritte zurückgemacht habe, müsste man das ja sehen, wie mich das verletzt und. Sehe ich auch so. Aber steckt denn vielleicht auch dahinter, dass du ihm gar nicht so wichtig bist? Dass er nicht gerade vor Liebe zu dir brennt, sondern das ist schon okay, es ist irgendwie eine Affäre, ja, irgendwie, aber. Das glaube ich nicht. Also, du hast das Gefühl schon von ihm doch sehr geliebt zu werden. Ja, aber nicht. Ja. Hätte ich nicht an deiner Stelle, muss ich dir sagen. Wenn mich jemand so hinhalten würde, würde ich denken, eigentlich bin ich dem nicht so wichtig. Wenn man wirklich liebt, dann macht man alles, arrangiert man alles, um so schnell wie möglich mit der Person auch dann im Guten zusammen zu sein. Und macht nicht so ein Gedönse damit Steuererklärungen. Das ist eigentlich mein Empfinden ja auch, aber dadurch, ja. Vielleicht möchte ich es auch nicht glauben. Vielleicht möchtest du es auch nicht glauben. Darauf wollte ich hinaus. Du hast immerhin 3 Jahre deines Lebens investiert. Und das empfinde ich auch so. Und ich sage, wenn ich ein Mann wäre, also ich würde mir das überlegen. Mhm. Wenn jemand so lange auf mich wartet und das ernst meint, würde ich mir ja überlegen, ob ich das aufs Spiel setze. Mhm. Ja, aber er setzt es ja aufs Spiel. Eben. Und vielleicht, also es gibt 2 Theorien. Entweder setzt er es aufs Spiel, weil du ihm im Grunde genommen vielleicht auch nicht so wichtig bist und du ihm egal bist. Ja. Oder aber er denkt, letztendlich kann ich es mit ihr machen. Das Gefühl habe ich. Ja. Die schluckt das schon. Mhm. Ja, da musst du auch radikal sein, Saskia, und diese Kontaktsperre wirklich als Kontaktsperre erheben. Dann wird nicht mehr telefoniert und es werden auch keine SMS mehr geschickt. Siehst du, und das hast du neulich zu einer anderen Anruferin gesagt. Ja. Und das habe ich probiert, das klappt ja nicht. Ja, dann musst du noch mehr leiden. Ja. So einfach dann ist die Rechnung. Dann habe ich noch nicht genug, ne? Das glaube ich. So hart das ist, das zu sagen. Ich glaube, ja. Mhm. Wirklich, ich sag's nicht, um dich zu provozieren oder dir nicht. Nee, nee. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben, solche Situationen, da ist einem das rational vollkommen klar, aber man hat dann immer noch nicht genug Schüsse vom Bug gekriegt, sag ich mal so. Ja, und das ist mir eigentlich schon sehr lange klar, schon die letzten 2 Jahre. Und ich gehe auch immer noch einen Schritt zurück. Aber ich schaffe irgendwie den Absprung da nicht. Ich glaube allerdings, dass es nicht mehr so ganz lange dauern wird, weil du rational schon ziemlich weit bist. Das ist immer die Voraussetzung. Wenn man rational so weit ist, schafft man es nicht unbedingt dann auch sofort. Da vergeht manchmal noch viel Zeit. Der Kopf ist immer schneller als das Herz in solchen Sachen. Aber vielleicht bist du auf dem richtigen Wege dazu. Weil ich auch, und dann sage ich auch, wenn man Kinder hat und der Mann sagt, ja, ich will mit dir ein Leben leben und später dich auch heiraten und so, die Zeit der Kinder geht ja auch vorbei. Ja, genau. Die werden groß in dieser Zeit. Und das habe ich ihm auch schon damals gesagt, das kann man ja irgendwann nicht mehr verzeihen. Also hatte er denn schon ab und zu mal Kontakt mit den Kindern? Das schon, ja. Ne? Mhm. Und wie verhält er sich den Kindern gegenüber? Ja, sehr respektvoll, sehr höflich, sehr... Ja, aber... Also schon in Ordnung, aber herzlich und innig auch nicht. Na, wenn du so lange nachdenken musst, dann wohl eher nicht. Das denke ich, das ist durch dieses Seltene. Vielleicht, ja. Okay, wollen wir das mal jetzt nicht weiter unter die Lupe nehmen. Im Prinzip sind wir mit unserem Gespräch am Ende. Denn du weißt selbst, was du zu tun hast. Du musst nur für dich den richtigen Zeitpunkt finden, wo du die Entscheidung und die Kraft hast, auch das durchzuziehen. Ja, so schwer. Tja, aber da kann dir keiner helfen. Da kann dir keiner helfen. Lass dir nicht zu lange auf der Nase rumtanzen. Es ist immer schlecht. Das ärgert mich so. Ja. Weil eigentlich bin ich so nicht. Und man hört ja, wenn man das auch hört in deiner Sendung so viel, und dann, wenn man das von außen betrachtet, denkt man immer, ja, die Sache ist ja klar. Naja, aber wenn man selbst betroffen ist. Ich sag dir, es tut einem selbst so gut, wenn man dann irgendwann den Schritt gemacht hat und wirklich definitiv Nein gesagt hat. Da wächst man dann. Da wird man groß von. Okay. So, Saskia. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke an dir. Alles Gute, Dankeschön. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr gerne heute Nacht mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden. Hier ist Markus. Markus ist 31. Hallo, Markus. Hallo. Markus. Gut, dass ich dich jetzt mal endlich erreiche. Und zwar, ich habe eine Behinderung. Ja, welche? Und mit Spina Bifida. Ja, erklär mal. Das ist offener Rücken, nennt sich, hatte ich als Säugling gehabt. Und Hydrocephalus, das heißt, ich habe ein Ventil im Kopf, also im Körper eigentlich, einen Schlauch. Ja. Und so, dass das Hirnwasser abläuft. Ah, verstehe. Das habe ich schon einige Mal gehört. Der Schlauch verläuft innerhalb deines Körpers in den Magen, ne? Genau, genau. Und Der offene Rücken ist aber... Ja, der ist wieder zugenäht als Säugling. Und da hat man mir aber einen Nerv eingeklemmt. Ja. Also verletzt, eher gesagt. Und das ist der Nerv, dass ich auf Toilette gehen kann. Also, dass ich merke, wenn ich auf Toilette muss. Achso, das heißt, du bist inkontinent. Genau. Und beide Geschäfte? Beide Geschäfte sind betroffen. Genau. Das heißt, du musst immer Windeln tragen, oder wie geht das? Ja, doch, genau. Mein Leben lang muss ich Windeln tragen. Ja. Und da habe ich ein Problem, auch jetzt jemanden zu finden. Eine Frau? Ja, genau. Ah, verstehe. Weil die gucken ja auch aufs Äußere, nicht nur auf die inneren Werte, sondern auf das Äußere mehr. Und die sagen dann, ach, der ist behindert und mit dem will ich nichts zu tun haben. Wenn ich dich jetzt so sehen würde, würde ich dir doch nicht ansehen, dass du diese Art der Behinderung hast, oder doch? Wenn du mich laufen sehen würdest, also ich habe auch noch Krümmfuß. Ach so, okay, gut, dann sieht man das. Dann wird man das sehen und dann wird man auch sagen, nee, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, weil der läuft auch komisch und der trägt Windeln und... Hast du einen Klumpfuß oder zwei? Beide. Beide. Man sagt das immer so salopp, Klumpfüße. Was heißt das eigentlich genau? Wie sehen deine Füße aus? Die sind nach innen gebogen. Mhm. Also der normale Fuß ist dann nach innen, also der rechte Fuß ist nach links gebogen. Ach so. Und der linke Fuß ist nach rechts gebogen. Ah ja. Und das ist operativ ist das geändert worden. Ja, hast du Zehen? Ja, habe ich. Das schon. Und du kannst, du sagst, man sieht es schon, wenn du gehst, aber du kannst schon laufen ohne einen Stock oder... Genau, genau. Das geht schon. Ja. Und ich habe das Problem, ich finde keine Lebenspartnerin. Du bist 31 Jahre alt. Hast du überhaupt schon mal einen Kontakt mit einer Frau gehabt? Ja, hatte ich. Und dann ist sie aber zu einem anderen gegangen und hat mir dann gesagt, weil ich halt nicht so bin wie derjenige, den sie jetzt hat, ist sie halt zu ihm hingegangen. Das ist bitter, ne? Das ja. Wie lange warst du denn mit dieser Frau zusammen, wenn man das überhaupt sagen kann? Ein halbes Jahr. Ja, ach ja, immerhin, ein halbes Jahr. Das heißt, ihr hattet auch Sex miteinander? Nein, gar nicht. Nein. Sie wollte das nicht. Mhm. Und hast du denn schon mal mit einer Frau geschlafen? Ich habe schon mal, ja. Wie kam das? Das kam ganz gut, doch. Ja, ja, bin ach, ich völlig. Wie das gekommen ist, ja. Wie das zustande kam. Wie es zustande gekommen ist, so, ja. Ja, das kam dazu zustande, weil es war ein Abend, da hat so geregnet und da hat sie zu mir gesagt, nee, du gehst jetzt nicht nach Hause, du bleibst jetzt bei mir. Die besagte Frau. Genau. Also irgendeine Frau, die du mal kennengelernt hattest. Genau. Mhm. Und sie sagte dann zu mir, ich sollte dann bei ihr bleiben. Mhm. Und ich sag, ich muss aber jetzt nach Hause. Und dann hat sie gesagt, nee, du kannst auch bei mir bleiben. Mhm. Ich so, wo soll ich denn schlafen? Ja, und, die Frage stellt sich dann. Ja, und genau. dann sagte sie, ja, ich schlaf auf dem Sessel und du schläfst in meinem Bett. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn sie schon das anbietet, dann musst du das auch annehmen. Ja. Und dann habe ich da auch geschlafen und am nächsten Morgen lag sie direkt neben mir. Guck mal. Nur, aber du kannst dich an die Geschehnisse der Nacht erinnern. Ja. Ja. Wie hast du es denn da gemacht mit den Windeln? Wie geht das? Ja, das wusste sie. Und sie sagte aber, mehr wie gute Freunde sind wir halt nicht. Und da habe ich gesagt, ja gut, ist auch in Ordnung. Mhm. Und ich meine, in der intimen Situation der Nacht, du warst ja nicht darauf vorbereitet, dass sie da in das Bett reinkommt. Und ich bin ja tief und fest am Schlafen gewesen, nur am nächsten Morgen lag sie neben mir. Ach so, es ist gar nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen. Nein. Ach so, ich verstehe. Also du hast im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Frau geschlafen, aber ohne mit ihr Sex gehabt zu haben. Genau. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Also das heißt, du hast Sex noch nicht gehabt mit einer Frau. Nein, gar nicht. Da war das so, die ist dann zu dir ins Bett gekommen, das war eine zärtliche hingezogen Gefühl. Genau, so. Und sie sagte, mehr ist aber nicht. Mhm. Und ich dachte so, schön. Also schön in dem Sinne von wegen, schade eigentlich. Mhm. Und sie sagte, nee, es ist nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, im Internet kennengelernt und die habe ich auch, sage ich mal, von Weitem getroffen und die sagte, hinterher drehte sie sich rum und sagte, per SMS sagte sie, du hast dich nicht so beschrieben, wie du eigentlich bist. Und obwohl ich mich aber beschrieben habe, so wie ich bin. Moment mal. Die hat dich auf der Straße mit ihren Augen gesehen und hat sich dann rumgedreht und hat dir eine SMS geschrieben, du siehst gar nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe oder so. Genau. Wir hatten das ist ja gemein. Im, im Internet haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und sie hat sich beschrieben mit schlank. Mhm. Und ich habe halt das beschrieben, wie ich halt bin. Mhm. Und sie war genau das Gegenteil von schlank. Ah, also sie hat geschummelt. Sie hat gelogen. Genau, genau. Und genau, dir wirft genau. es vor. Und mir hat es vorgeworfen, mhm. von wegen, ich hätte mich nicht so beschrieben, wie ich bin. Ja, Markus. Und, da, und ich habe halt jetzt seitdem Probleme, mich mit einer, also irgendeiner Frau ja, überhaupt verstehe. Zu begegnen, verstehe. Die nicht behindert ist. Verstehe. Was machst du denn in deinem Leben sonst so, Markus? Ja, ich sitze vor dem Fernseher. Ja. Und spiele PlayStation und bin am Arbeiten. Was arbeitest du? Ich bin in der Werkstatt für behinderte Menschen. Ach so, also du hast deinen geregelten Tagesablauf, hast du? Genau. Und deine eigene Wohnung auch? Ja, mit noch zwei anderen zusammen. Ah, ja. So eine Wohngemeinschaft. Also, das ist natürlich eine schwierige Sache. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Andererseits habe ich in dieser Sendung hier ja auch schon ganz oft erzählt bekommen, dass Menschen, die eine Behinderung haben, welcher Art auch immer, durchaus eine Liebe gefunden haben. Entweder mit einem Nichtbehinderten oder einem auch behinderten Menschen. Aber mir ist schon klar, da müssen wir uns nichts vormachen, du hast es natürlich viel schwerer als jemand, der in Anführungszeichen normal ist. Ja. In dicken Anführungszeichen normal ist. Aber Domian, ich habe noch eins. Und zwar, das Gute ist noch, ich als einziger Behinderter bin in einem Jugendspielmannshof, wo keine Behinderten drin sind. Wow, das ist ja super. Ich spiele nämlich Trommel. Da hast du aber, kommst du doch viel mit Leuten zusammen schon, ne? Ja. Also an mangelnden Kontakten, also an Kontakten mangelt es nicht bei dir? Nein, gar nicht. Aber ich glaube, Herr Markus, du musst einfach nur, also so hart das auch ist und so mühsam das auch ist, du musst einfach weitersuchen und baggern. Es geht nicht anders. Ja. Du musst es übers Internet machen. Ich glaube, das Internet ist das Beste, was es überhaupt gibt dafür. Ja, ja. Und du musst wirklich, das tust du ja auch, du musst immer gleich offen sagen, was los ist, sonst, damit die gar nicht erst hinterher dir sagen können, du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Und ja. Mann. Ja. Da gibt's keinen klugen Rat, außer weiter versuchen und sich nicht entmutigen zu lassen. Aber ich weiß, dass das alles leicht gesagt ist, wenn man nicht in der Situation drinsteckt. Ist mir schon klar. Ja. Was sagen denn so deine Leute um dich herum, deine Freunde mit denen du zusammen wohnst, die Leute? Ja, du hast noch keine Freundin? Ich so, nee, ist noch nicht dazu gekommen. Ich so, bin jetzt auch nicht mehr auf der Suche und ich lasse es auf mich zukommen. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte dich kennenlernen. Finde ich eine gute Einstellung, aber weißt du, ein bisschen muss man schon auch suchen. Ein bisschen muss man schon was dazu tun. Nicht verkrampft und Nein, du verstehst mich falsch. Ich suche ja auch und ich sag mir, gut, die sprichst du jetzt an. Mhm. Und dann gehe ich dahin und dann kriege ich auf einmal, sage ich mal, einen Korb, weil sie sagt, nee, du bist halt nicht mein Typ. Mhm. Und dann kommt wieder einer, der sagt dann, ach, wir könnten uns ja mal sehen. Mhm. Und dann ist es nur beim Sehen und bei nichts mehr. Naja, ich verstehe. Das macht das wirklich in der Tat sehr mühsam, Markus. Aber du bist ein netter Kerl. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich denke, entweder sie kommt oder sie kommt nicht. Ja. Okay, gesunde Einstellung. Ja. Gesunde Einstellung. Also ich bin dennoch optimistisch. Du bist ein netter Kerl, das merke ich. Ja. Und du bist ein offener Mensch. Und du machst viele Sachen, wie du gerade schon erzählt hast. Da muss irgendwann, muss es mal einschlagen und dann muss es mal funken. Ja, und ich hoffe, dass die jetzt mithören oder das sehen, dass die vielleicht nachsichtig sind. Genau. Vielleicht hat das kleine Gespräch diesen Effekt. Das wäre sehr schön. Vielleicht kann man ja auch eine Nummer hinterlassen, dann kann man das ja weiterreichen. Ja. An die Person, die dann sagt, ach, den würde ich doch mal kennenlernen und so. Pass mal auf, ich bin ja hier, wie du vielleicht auch weißt, immer sehr streng, dass ich hier keine Kontaktbörse bin. Ja. Aber wollen wir mal gucken, was sich so ergibt, was hier ankommt. Okay, wollen wir so verbleiben? Markus, alles Gute wünsche ich dir und wirklich, ich wünsche dir von Herzen, dass irgendwann eine wunderbare Fee da in dein Leben reinschneit. Jo. Alles Gute. Jo. danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich will euch doch vielleicht jetzt schon mal unser Thema am Mittwoch sagen. Könnte ich ja mal machen. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere angesprochen und meldet uns schon mal, dann kann man das schon mal vormerken. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Jung und vom Schicksal getroffen. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die jung sind oder sehr jung sind und unheilbar krank sind. Oder die durch einen schweren Unfall oder durch einen Todesfall aus ihrer Bahn geworfen wurden. Und gerne auch mit Leuten, die aufgrund, also junge Leute, die aufgrund von dramatischen Umständen ganz anders leben müssen, als sie eigentlich leben wollten. Wo das Leben mit 20, 21, 23 sich absolut unterscheidet von dem, was vielleicht andere Menschen in dem Alter so tun und erleben. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, jung und vom Schicksal getroffen. Jetzt machen wir weiter mit der freien Nacht, der Montagnacht, und ich freue mich, begrüßen zu können die Jeanette, und die ist 31. Guten Morgen. Hallo. Jeanette, guten Morgen. Und was geht's bei dir? Guten Morgen. Ja, erstmal freue ich mich, dass ich mal durchgekommen bin. Wir freuen uns, dass du hier bist. Dankeschön. Und es geht um Folgendes. Ich leide seit 2007 unter einer generalisierten Angststörung. Generalisierten Angststörung? Genau. Was heißt das? Das sind Ängste, die vollkommen unerklärlich sind, die einfach kommen. Bei mir ist das so, dass ich ständig Angst habe zu ersticken. Aha. Ohne Grund eigentlich. Es ist so, ich habe 2007 die Diagnose MS bekommen, ja. Also Multiple Sklerose. Ja, ja. Auch, und, also das hängt zusammen, die beiden. Ich denke, dass das zusammenhängt, ich weiß es nicht. Vermute ich jetzt mal so ganz spontan, wenn du sagst, da, das ist ja eine schwere Diagnose, wenn man MS hat, dann ist das ja auch ein Schock, wenn man das hört. Ja, es war schon ein Schock. Wobei, erst war es kein Schock, weil ich halt gedacht habe, naja, MS ist ja nicht so schlimm. Ich habe halt immer gedacht, es wäre Muskelschwund. Mhm. Ich habe mich da gar nicht so mit auseinandergesetzt. Mhm. Und als ich dann aber wusste, was es wirklich ist, war es schon ein Schock, ja. Setzte denn dann danach, unmittelbar danach, auch diese Angsterkrankung ein? Ja, so circa 1 bis 2 Monate später hat es angefangen, ja. Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass es damit zusammenhängen könnte. Glaube ich allerdings auch. Aber erzähl mal noch ein bisschen eingehender. Du sagst, das sind Ängste, die dich plötzlich überkommen, zum Beispiel zu ersticken. Ja, es war, also es ist jetzt auch sehr peinlich und mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich eigentlich selber auch weiß, dass diese Ängste vollkommen unbegründet sind, aber sie sind halt trotzdem da und ich kann nichts dagegen machen. Ja, da muss man sich nicht schämen, da kann man mit Ratio gar nicht gegen angehen. Nein. Überhaupt nicht, nein, nein. Also es war halt so, dass ich habe halt angefangen, Spritzen zu nehmen gegen diese Erkrankung. Gegen MS oder gegen die Angsterkrankung? Gegen die MS. Ja. Mhm. Die ich auch nicht so gut vertragen habe. Mhm. Und es war dann auf einmal so, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, aber ich stand auf einmal vor dem Kühlschrank, wollte was essen und ich konnte nicht, weil ich halt dachte, ich kann das jetzt nicht essen, weil wenn ich es esse, dann könnte ich allergisch darauf reagieren und ich kann es vielleicht ersticken. Und dann habe ich wirklich fast ein Jahr lang nichts mehr gegessen, außer trockene Brötchen. Ich habe 25 Kilo abgenommen in diesem Jahr und ich war überhaupt nicht fähig, irgendwas zu essen. Ja. Bin dann auch in Therapie gegangen, was nicht wirklich geholfen hat, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Also hast du denn heute diese Angst zu ersticken auch immer noch? Die Angst zu ersticken habe ich immer noch, wobei ich schon wieder viel besser essen kann als vorher. Also ich darf ja nicht vermeiden. Ich muss ja in diese Ängste reingehen. Das habe ich halt in der Therapie gelernt, ja. Dass ich mich diesen Ängsten stellen muss, so schwer das auch ist. Die Angst zu ersticken hängt aber immer mit Essen zusammen. Nicht nur mit Essen, auch Medikamente spielen eine Rolle, dass ich vielleicht allergisch auf Medikamente sein könnte. Aber es hängt immer mit Allergieangst zusammen. Ja, Allergieangst. Ist es nicht so, dass du einen Spaziergang durch den Wald machst und plötzlich Angst hast, ich ersticke jetzt? Das nicht? Nein, das ist es nicht. Aber ich habe halt immer Angst irgendwie, mein Kehlkopf könnte anschwellen oder mein Kehlkopf könnte verkrampfen. Und das ist total irreal, aber trotzdem ist es da und es geht nicht weg. Hattest du denn schon mal einen Anfall, wo du das Gefühl hattest, ich ersticke jetzt? Nein, noch nie. Es ist immer nur die Angst. Es ist immer nur die Angst. Mhm. Also ich habe das damals in so einem Buch gelesen über Multiple Sklerose, dass man halt einen Erstickungstod sterben kann durch diese Erkrankung, wo ich damals noch gar nicht groß mich mit befasst habe, aber ich denke mal, das hat sich so eingefressen und das hat halt dazu geführt, dass ich, also es ist wirklich unrealistisch eigentlich, ich weiß das auch. Du musst dich da gar nicht für entschuldigen, das ist eine Erkrankung, die so ist, wie sie ist und die grauselig ist. Das ist so peinlich und so fürchterlich und das... Wie viel wiegst du denn jetzt im Moment? Bitte? Wie viel wiegst du? Ich habe jetzt wieder ein bisschen zugenommen, also so 80 Kilo wiege ich schon. Ach so, also ich hatte eine Zeit lang 69 Kilo und war auch wirklich nicht gut drauf, auch körperlich und gesundheitlich nicht gut drauf. Habe dann aber wieder angefangen zu essen, das mache ich ja auch. Wie oft kommen denn diese Ängste, dass du erstickst? Immer. Immer? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Also wenn ich morgens aufwache, sind die Ängste da und immer. Aber das schreit ja geradezu nach einer sehr guten systematischen Therapie oder Psychoanalyse oder was auch immer, um diese Zusammenhänge aufzudecken. Du hast eine Therapie gemacht wegen der Essstörung oder wegen der Angststörung. Hat man denn das da bearbeitet, dass es diesen Zusammenhang gibt? Nein, sie sagen halt immer nur, ich darf halt nicht vermeiden, ich muss mich halt in meine Ängste halt reinbegeben, ich darf halt aus diesen Situationen nicht fliehen, aber das mag ja auch alles richtig sein, aber man hat mit dir nicht über den Zusammenhang, eventuellen Zusammenhang zwischen der einen Krankheit und der anderen Krankheit gesprochen? Nein. Verstehe nicht. Und jetzt bin ich seit 15 Monaten in einer Beziehung, in einer sehr schönen Beziehung auch. Mhm. Aber diese Ängste, die ich habe, die sorgen halt dafür, dass ich halt ziemlich oft so aggressiv werde, weil ich bin so wütend und wütend auf mich selbst. Nicht auf meinen Partner, nur auf mich selbst. Ja, weil du gefangen bist in dieser in diesen Ängsten. Ja. Und du dann gar nicht rauskommst. Und dann ist man auch aggressiv auf sich selbst. Genau. Und ich habe solche Angst, dass ich diese Partnerschaft kaputt mache. Und ich versuche immer tagtäglich an meinen Ängsten zu arbeiten, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ja, also offensichtlich hat man dich, ich finde, nicht richtig behandelt. Und man hat ja nicht den richtigen Schlüssel an die Hand gegeben, damit umzugehen. Du bist im Moment in keiner Behandlung. Ich bin noch in der Gesprächstherapie. Die fange ich jetzt nächste Woche Montag wieder an. Wobei ich sagen muss, ich mache schon seit 2 Jahren eine Gesprächstherapie. Aber irgendwie trete ich seit dem ersten Mal, seitdem ich bei dieser Therapie war, bis jetzt immer auf der Stelle. Ich komme überhaupt nicht weiter. Ich habe auch Medikamente genommen gegen Angst. Und sag mal, in dieser Gesprächstherapie wird das auch nicht hergestellt, der Zusammenhang? Nein, da wird halt immer nur gesagt, dass es halt daran liegt, dass ich halt diese Erkrankung habe und ja auch noch eine andere. Ich habe ja auch noch eine Knochenerkrankung und bin ja fast blind. Ach so. Und was aber eigentlich nie ein Problem war. Und es wird halt immer gesagt, ja, dass das halt alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und das mag ja auch sein, das stimmt ja auch. Das mag sein, aber dann wird immer nur gesagt, sie dürfen nicht vermeiden, sie müssen in ihre Ängste reingehen, sie müssen das realistisch sehen. Okay, ich verstehe. Sind eine erwachsene Frau und... Ich verstehe. Das reicht dir nicht aus. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist sicher richtig, dass man in die Ängste reingehen muss und nicht davor weglaufen, aber das reicht nicht in dem Fall aus. Da muss noch mehr passieren. Ja. Da muss mehr passieren, dass du das unter Kontrolle bekommst. Aber ich weiß nicht was. Werden wir jetzt gleich im Hintergrund uns mal sehr schlau machen für dich. Ja. Das ist jetzt eine Arbeit für meine Psychologin, die das natürlich genau beurteilen kann, was man da machen kann. Sag mal, wie geht es dir denn aktuell in Sachen MS-Erkrankung? Da geht es mir eigentlich ganz gut. Das ist ja schön. Ich habe manchmal das Gefühl, dass durch die Angsterkrankung, die Angst im Grunde genommen, die ich am Anfang vor der MS hatte, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und ich mich eigentlich nicht mit dieser MS-Geschichte auseinandersetze, sondern wirklich tagtäglich eigentlich nur mit meinen Ängsten beschäftigt bin. Also ich habe bis jetzt 2 Schübe gehabt, die aber auch wieder zurückgegangen sind durch eine Cortisonbehandlung. Dass du teilweise oder fast erblindet bist, kann man das so sagen? Ja, also ich bin aber schon seit 1986 fast erblindet. Das hat mit der MS-Erkrankung nichts zu tun? Nein, ja. Ich hatte einen Schub am Sehzentrum, was ein bisschen Sehkraft noch weggenommen hat, das ist aber zurückgekommen. Mhm. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, nur da ist natürlich auch die Angst, weil ich habe nur noch Sehkraft auf einem Auge. Ja, das ist natürlich, ja klar, hätte ich auch Angst, kann ich dich völlig verstehen. Da hat man auch die Angst, dass das irgendwie auch noch ganz weg ist irgendwann. Ja. Was ist denn da 86 passiert, dass du das Augenlicht so fast verloren hast? Also ich habe eine ganz seltene Knochenerkrankung, wo im Schädelbereich die Knochen wuchern und die Sehnerven eingeklemmt werden durch die knöchernen Veränderungen. Und das sollte in einer Operation freigelegt werden. Und die Operation ist halt missglückt. Da hat man mir den Sehnerv durchtrennt. Ach du. Und ja, aber ich komme damit eigentlich wirklich sehr gut zurecht. Also das war nie ein Problem. Und das konnte man nicht nachoperieren, dass man den Sehnerv wieder repariert? Ich habe keine Ahnung, ich frage. Nee, der war halt durchtrennt worden und dann war es halt vorbei. Mhm. Also ich habe auf einem Auge, muss ich dazu sagen, noch 90% Sehkraft gehabt. Mhm. Das ist das Auge, also der Sehnerv, der durchtrennt wurde. Und das andere Auge waren so 5-4%, die habe ich halt noch. Mhm. Und damit hast du dich jetzt arrangiert. Damit habe ich mich super arrangiert und dann kommt dieser neue Schlag, sag ich mal. Und ich habe schon verstanden, du sagst, du hast jetzt eine Liebe, eine tolle Beziehung und hast Angst, dass die Beziehung wegen dieser Angsterkrankung kaputt geht. Nicht wegen dieser Angsterkrankung, sondern weil ich habe so Wut in mir, dass ich oft wirklich aggressiv bin. Na ja, gut, das ist eine Folge der Angsterkrankung, finde ich. Genau. Mein Partner, der tut wirklich alles für mich und ich habe super Freunde, die alles für mich tun, die immer hinter mir stehen, aber ich... Also Janet, ich kann dir jetzt anbieten, das ist nicht sehr viel, aber das kann ich dir anbieten, dass du jetzt mit meiner Diplompsychologin sprichst und sie dir eine Beratung gibt, was vielleicht eine bessere und intensivere und zielgerichtete Therapieform für deinen Fall wäre. Ja. Das können wir dir an die Hand geben. Mhm. Vielleicht ist was dabei, vielleicht können wir dir ein bisschen helfen. Mich würde es wirklich sehr freuen, wenn du weiterkämst und wenn du das losbekämst, dann das wäre eine enorme Lebensqualität für dich mehr. Ich weiß. Mhm. Ich möchte es auch weghaben, weil wenn ich jetzt bin ich 31 und wenn ich zurückblicke auf mein Leben vor dieser Diagnose und jetzt mein Leben jetzt, dann möchte ich einfach nur noch zurück. Mhm. Ich verstehe. Jeanette, meine Psychologin heute Nacht heißt Simone. Ja. Du legst auf und die Simone ruft dich entweder sofort oder in einigen Minuten an. Okay. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen unterstützen können. Wie gesagt, mich würde es sehr freuen. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir und wir melden uns gleich. Ja, tschüss. So, und schon geht's weiter mit Aline. Aileen, 32, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Aline. Ich bin nicht jetzt aufgeregt. Man hört es gar nicht in der Fernsehsendung. Aber man hört es gar nicht in deiner Stimme. Ja, ganz cool. Ja. Aline, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um eine Internetbekanntschaft. Mhm. Ich habe jemanden übers Internet kennengelernt. Wir telefonieren auch tagtäglich. Wann hast du diese Person kennengelernt? Anfang Dezember. Mhm. Seit 2 Monaten. Mhm. Und wir verstehen uns auch sehr gut. Nur ich würde ihn auch gerne jetzt mal endlich treffen. Habe das auch mehrfach angesprochen. Insgesamt vielleicht 4-mal ungefähr. Jetzt die letzten Tage vermehrt 2-mal angesprochen. Mhm. Er selbst reagiert aber immer, wenn ich das anspreche, ein bisschen aggressiv in Anführungsstrichen. Ist dann immer sofort schlecht drauf und meinte so, machst jetzt aber den schönen Moment kaputt, den wir jetzt hier gemeinsam haben. Und ich meinte, wieso soll ich den kaputt machen? Das ist halt ein Thema, wir müssen es ja irgendwann mal sehen, wir verstehen uns sehr gut. Mal gucken, ob die Chemie auch zwischen uns irgendwie so stimmt oder nicht. Habt ihr Bilder ausgetauscht? Ja, haben wir. Ja. Mhm. Haben wir ausgetauscht. Gefällt er dir auf dem Bild, wenn er es denn wirklich ist? Gefällt er dir? Ja, ist okay. Ich habe einmal ausgesprochen, dass er nicht wirklich mein Typ ist, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Warum nicht? Das ist nicht entscheidend für mich. Er sieht gut aus, ist okay. Ja, ist nicht wirklich dein Typ, weil er schwarze Haare hat und nicht blonde oder woran liegt's? Nee, ist ein heller, kurzgeschorene Haare, hellerer, bisschen sportlicherer Typ, sag ich mal. Ja. Mit Käppi und ich bin eher so ein bisschen konservativ. Ach so. Ach so, verstehe. Also der mit Krawatte und schwarzen Haaren wäre dann schon besser. So ein Typ. Nicht unbedingt Krawatte, aber. Vielleicht so ein Typ von so wie unser Verteidigungsminister Gutenberg. So einer? Nein, bloß nicht. Nein, ja, okay. Ja. Nein. Wo wohnt ihr denn in der Nähe? Circa 2 Stunden Zugfahrt. Na ja, gut, ist ja auch nicht so die Welt. Nee, ist nicht die Welt. Bisher war halt seine Begründung, warum wir uns nicht treffen können, weil er berufstätig ist. Er studiert noch, ist 31, ein Jahr jünger als ich. Er studiert noch, ist nebenbei selbstständig. Achso, ja? Er ist berufstätig und studiert. Ja. Also beides. Mhm. Ja, beides. Er jobbt, ist selbstständig, also er jobbt im Handyladen, ist auch selbstständig in dem Bereich und studiert nebenbei. Und ist halt lebt alleine mit seiner Mutter und seiner Schwester, ist sozusagen so auch ein bisschen mitverantwortlich Mann im Hause. Bisher war die Weihnachtszeit dazwischen, da war er halt bis spätabends im Shop berufstätig. Was hat er denn Silvester gemacht? War er zu Hause. War Familie zu Besuch, da war er zu Hause. Mhm. Ich auch. Also Silvester verbringe ich auch mit der Familie, ja. Ja, und jetzt hat er mich dahin vertröstet, dass er sagte, okay, vorlesungsfreie Zeit ist jetzt ab Mitte Februar, da findet sich hier eine Gelegenheit, können wir uns treffen. Und es fühlt sich, im letzten Gespräch vor 3 Tagen irgendwie, habe ich das angesprochen, er fühlt sich so ein bisschen unter Druck gesetzt, wir müssen uns unbedingt treffen, ich wäre unbedingt, so nach dem Motto, ich müsste jetzt unbedingt eine Beziehung haben, so ein bisschen Richtung Torschlusspanik, obwohl man vielleicht noch nicht davon reden kann. Und das kam ihm wohl ein bisschen zu verkrampft vor, keine Ahnung, oder ich würde ihn zu sehr unter Druck setzen. Das Gespräch lief eigentlich recht gut, wir haben uns ausgesprochen und am Ende meinte ich, okay, tut mir leid, wenn ich dich da zu sehr unter Druck gesetzt habe. Er hat sich dann nochmal die Zugverbindungen angeguckt und meinte so, okay, ich habe ein bisschen klaustrophobisch, und mag nicht so gern in engen Räumen sein und so weiter, aber es ist auch nicht so tragisch. Ja. Weil ich wohne alleine, er wohnt mit seiner Familie. Das heißt, es würde sich eher anbieten, dass wir uns mal bei mir treffen. Ja. Ich rede schon von mir. Ja, und nun? Wird er kommen oder wird er nicht kommen? Wir haben halt nichts Konkretes abgemacht. Und ich frage mich halt jetzt so langsam, hält er mich jetzt einfach so hin? Soll ich noch warten? Weil ich werde sehr ungeduldig. Ich vermisse ihn, habe mich schon, muss ich ehrlich sagen, finde ich auch komisch, ein bisschen verknallt in den. Und ja, weißt du, Aline, bei diesen Geschichten, wenn die Leute sich nicht treffen wollen, nach immerhin 2 Monaten, bin ich auch immer skeptisch. Mhm. Irgendwas versuchen die zu verbergen, irgendwas. Genau. Weil das frage ich mich auch. Von wegen, auch wenn er sehr eingespannt ist, irgendein freier Abend oder ein freies Wochenende hat auch er. Das gibt es überhaupt gar nicht. Was ist da los? Warum hält er dich hin? Entweder ist er nicht er, der er vorgibt zu sein. Vielleicht sieht er ganz anders aus als das Bild. Das habe ich mich auch schon gefragt. Vielleicht ist die ganze Geschichte seiner Existenz erlogen, dass er komplett was anderes tut? Glaube ich nicht, nein. Weil ich habe das im Internet ein bisschen recherchiert. Ah ja. Das, was er bisher gesagt hat, da habe ich wirklich auch nachgeforscht und festgestellt, das sind keine Lügen. Ich glaube auch nicht, dass er mir falsche Bilder präsentiert hat. Vielleicht hat er eine Freundin. Das habe ich ihn auch gefragt. Er meint, er hat keine Freundin. Die Gespräche, also wir haben Telefonate von zu Hause aus geführt, das heißt, ich habe auch seine Mutter mal im Hintergrund gehört, seine Schwester mal gehört, wie er durch die Küche dahin gewandert ist, im Job habe ich ihn gehört, also er hat es irgendwie gegenüber anderen Leuten nie verheimlicht und er sagt, nicht verheiratet und alles. Wie auch immer, ich würde, wenn nicht du wäre, darauf bestehen, dass man sich jetzt in den nächsten Wochen mal sieht. Und wenn er klaustrophobische Gefühle in deinem Zug hat, dann setzt du dich halt in den Zug und fährst dahin. Ja. So, dann weiß der, ist vielleicht sogar noch besser, dann siehst du ihn, das, aber Vorsicht, damit nichts passiert, vielleicht erstmal treffen in einem Café. Ne? Also, man hat alles schon gehört und es gibt die schlimmsten Geschichten. Auch wenn er zu dir kommt, würde ich das auch erstmal, dass andere Leute dabei sind. Ne? Also sei vorsichtig. Man sollte nichts unterstellen, aber Vorsicht ist immer gut angebracht. Auf jeden Fall, forder es ein. Ich würde es auch einfordern an deiner Stelle. Es gibt keinen triftigen Grund, wenn man sich toll versteht oder sich sogar ein bisschen verliebt hat am Telefon. Mensch, dann brennt man doch darauf, sich mal kennenzulernen. Ja. Ne? Eben. Ja. Das erwarte ich auch. Ist komisch. Aber ich sag dir, ich habe schon Geschichten gehört, wo Leute 3 Jahre oder 4 Jahre miteinander telefoniert haben und es immer ein Hin und Her war und Ausreden und so und das stinkt ja bis zum Himmel. Ja, ich musste mich bisher auch schon zusammenreißen. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das aushalten so lange. Ja. Ich habe auch schon gesagt, ich stelle ihm jetzt ein Ultimatum. Mhm. Mhm. Bis dahin, entweder findet sich eine Gelegenheit, wie auch immer. Finde ich auch. Ich meine, und wenn oder es dann, sonst wenn, vergiss es. Dann vergiss es, genau. Du bist ja noch gar nicht herzensmäßig da dick eingebunden. Und dann beschäftigt dich das noch ein paar Tage oder eine Woche und dann ist es auch vorbei. Ja, ein Ultimatum ist gut. So verbleiben wir. Und du bist vorsichtig. Ja, bin ich. Auf jeden Fall. Liebe Eileen, alles Gute und viel Glück wünsche ich. Ja, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Renate, 56. Hallo, Renate. Hallo, Domiam. Hallo, Renate. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Morgen, wie auch immer, ja. Sagen. Um was geht's? Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir vor kurzem eine künstliche Hüfte einsetzen lassen und erwachte aus der Narkose mit einem Oberschenkelbruch zusätzlich noch. Also eine künstliche Hüfte habe ich bekommen und der Oberschenkel war gebrochen. Habe einen Oberschenkelbruch gehabt, ja. Den man dann auch gleich behandelt hat oder hatten die den gar nicht bemerkt? Ja, gleich behandelt. Gleich genagelt und... Das heißt, die haben Murks gemacht bei der Operation? Ich vermute es. Ich weiß, ich kann ja nichts nachweisen, ich war nicht dabei. Wie hat man das dir denn erklärt? Ich habe den Arzt daraufhin angesprochen, wie kommt denn sowas zustande? Weil er gleich mit der Tür ins Haus fiel, ja, es tut mir leid, es lief bei der OP etwas schief. Die künstliche Hüfte ist alles wunderbar. Aber sie haben einen Bruch. Und den haben wir nicht genagelt, sondern ja doch irgendwie genagelt. Oder ich habe es jedenfalls auf dem Röntgenbild gesehen. Ja. Es waren sehr große Nägel drin. Was lief denn da schief? Hat er das erklärt? Ja, daraufhin hat er mir die Antwort gegeben, das kann er sich leider selber nicht erklären. Och. Und dann habe ich recherchiert hier und dort, habe Ärzte gesprochen, mein Hausarzt gesprochen. Keiner sagt mir was. Keiner. Und das kommt mir alles ein bisschen merkwürdig vor. Finde ich allerdings dann auch. Dann wendet sich die Krankenkasse an mich und ich sollte erklären, wie der Bruch zustande kam im Krankenhaus. Mhm. Ja, wie soll ich denn sowas machen? Natürlich, hast du denn mit der Krankenkasse gesprochen und denen das... Ja, habe ich mehrfach jetzt gesprochen. Und die haben auch noch keine Informationen von dem Krankenhaus, wie das gekommen ist? Das ist eben mein Problem. Die haben mir sämtliche Formulare zukommen lassen, von der Schweigepflicht zu entbinden und, damit sie sich die ganzen OP-Berichte zukommen lassen können. Ja. Das Einzige, ja, naja, also du hast die zukommen lassen können. Ja, und du bist unsicher, ob du das machen sollst? Oder? Ja, ich bin da... Ich weiß nicht, weil man ja oftmals immer so auch so hört, gegen Krankenhäuser hat man eh keine Chance. Mhm. Oder aber, wie gesagt, ich habe im Internet ein bisschen rumrecherchiert und so ein bisschen versucht, Material zu finden. Manche sagen dann, das ist wegen einer Osteoporose passiert oder was weiß ich alles. Aber wenn das so... Aber die habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn das so einfach wäre, hätte der Arzt dir das so erklärt und er wäre vielleicht eher aus dem Schneider raus. Ja. Wahrscheinlich war es ein dicker OP-Fehler, dass die da irgendwas falsch gemacht haben. Oder das, ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Also offensichtlich scheint, er wird das schon wissen. Also wenn er als ausführender Chirurg das nicht weiß, dann vorgibt nicht zu wissen, das glaube ich dem niemals. Vielleicht ist dir was draufgefallen auf deinen Oberschenkel. Die haben mich fallen lassen. Oder die haben dich fallen lassen oder so. Ja. Genau, die haben dich fallen lassen. Hast du blaue Flecken auch gehabt? Aber wie? Ach. Ganze Bein war oben. Aber es kann ja auch von der OP kommen. Das weiß man ja nicht. Ist das dokumentiert mit Fotos, diese blauen Flecken? Leider nicht. Das hätte man machen müssen sofort. Ich glaube, ein Sachverständiger kann sofort erkennen, ob das bei einer OP passiert oder ob das Sturzflecken sind. Ja. Weißt du, ich bin natürlich absoluter Laie. Nur klingeln bei mir gerade alle Alarmglocken, dass man dich da belügt. Und dass man eine Unannehmlichkeit aus dem Weg gehen will, indem man es versucht zu vertuschen. Ich würde dir dringend raten, dich mit einem Anwalt in Verbindung zu setzen, der sich auf Patientenrecht spezialisiert hat. Ja. Oder es gibt ja auch Verbände, eingetragene Vereine, die sich um die Anliegen von Patienten und deren solchen Angelegenheiten, wie du sie gerade geschildert hast, bekümmern. Es gibt Patientenverbände, eine ganze Menge Institutionen, wo du auch erstmal kein Geld bezahlen musst, aber wo du eine konkrete Hilfe kriegst und die dich weiterleiten an kompetente Fachleute. Ich würde es nicht auf mir beruhen lassen. Nee, das wurmt mich auch innerlich. Das sind deine Schmerzen. Wie geht's dir denn heute? Schlecht. Schlecht. Ich bin seit 2 Monaten, sitze ich hier zu Hause eingesperrt, komme nicht raus. Wetter macht natürlich, also das Wetter macht dementsprechend natürlich leider auch nicht mit. Ich laufe hier an 2 Krücken rum, habe Rollstuhl, weil ich auch mal raus wollte, an die frische Luft. Aber ist nicht machbar. Warst du denn? Eis draußen. Ja, ja, genau. Schmerzen. Warst du denn zur Kontrolle oder Nachuntersuchung noch ja, einmal in diesem Krankenhaus, bei diesem Arzt auch? Ja, auch bei diesem Arzt war ich gewesen und er fing sofort mit dem, das kam mir sehr, sehr komisch vor, ich war kaum drin, da fing er sofort mit dem Thema an, Frau Brettschneider, ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist. Ich kann mir das nicht erklären. Ich bin sicher, dass uns ganz und viele Chirurgen gerade bei mir die Alarmglocken Ärzte zuhören, die genau wissen, dass das nicht stimmt. Wenn ein Oberschenkel bricht, kann man das erklären. Sage ich mal so ganz frech weg als Laie. Ja. Ja. Das stimmt. Weißt du, sicher, es ist immer schwierig, gegen Krankenhäuser und auch Ärzte vorzugehen, aber ich finde, man sollte es immer versuchen. Früher, in den früheren Jahrzehnten hat man sich das kaum getraut. Ja. Und dadurch entstand ja in den früheren Jahrzehnten ja auch oftmals eine Selbstherrlichkeit der Ärzte. Das ist ja heute anders. Das ist ja heute wirklich ganz anders. Es gibt ja tolle, engagierte Ärzte und die einem alles erklären und wo alles wirklich gut ist. Aber man ist ein mündiger Mensch und ein mündiger Patient. Genau. So, und dann hat man auch ein Recht darauf, das zu erfahren und vielleicht steht dir sogar irgendwann zumindest noch ein wenig Schmerzensgeld zu. Ja. Die Schmerzen, die kann dir keiner nehmen, die musst du aushalten. Ja, natürlich. Aber die Lebensqualität leidet ja auch darunter. Genau, genau. Und dann wollen wir gar nichts machen. Und jetzt wollen wir nur hoffen, dass dieser Bruch ordentlich zusammenwächst. Und dass das wieder richtig gesund wird. Das ist jetzt die ganz wichtige Frage. So, das hoffe ich auch. Jetzt rufen wir dich gleich nochmal an, Renate, und werden dich mal versorgen mit ein paar Telefonnummern von Ärzte, Patientenverbänden und so weiter. Oh, das ist ganz lieb. Damit du da schon mal morgen rumtelefonieren kannst. Ja, das mache ich gerne. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja, genau. Dann wünsche ich viel Erfolg und vor allen Dingen gute Besserung. Ja, danke schön und recht herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne, Renate. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Und um 1.52 Uhr und 7 Sekunden geht es weiter mit Julian? Julian ist richtig. Julian! Ja. 19, genau. Hi, grüß dich. Wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. So, und zwar, ich habe folgendes Problem. Und zwar, es geht um meinen Vermieter und auch gleichzeitig um meine Freundin. Um deinen Vermieter und um die Freundin? Ja, und zwar, der Vermieter ist der Vater von meiner Freundin. Ja. Und zwar gibt es ein großes Problem, und zwar, ich bin vor einem Jahr circa zu ihm hier hingezogen, wegen einem Job. Mhm. Was also für ein Job ist das? Ja, im kaufmännischen Bereich, Ausbildung. Aber nicht bei ihm, nicht bei dem Mann? Nein, nicht bei ihm. Also ich bin hier hingezogen wegen der Ausbildung. Okay. Mhm. Und den kenne ich halt über 3 Jahre schon, über das Internet, über ein Internetradio. Mhm. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und und dann halt. Also über wen kennst du jetzt 3 Jahre schon? Den mein Vermieter, also den Vater meiner Freundin. Den Vater deiner Freundin, okay. Richtig. Und wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Ein halbes Jahr. Ach so, erst ein halbes Jahr. So, genau. Und dann habe ich halt meine alte Heimat, meinen Job verloren. Und da hat er gesagt, da habe ich hier oben halt gesucht. Da sagte er, guck doch mal hier oben nach einem Job und so weiter. Vielleicht findest du ja was. Mhm. Und dann habe ich eine Ausbildung gefunden. Dann sagte er, ja, war super, das ist eine Ausbildung. Ich habe ein Haus hier und dann stelle ich dir ein Zimmer zur Untermiete zur Verfügung. Mhm. Habe ich angenommen. Ich wohne jetzt seit knapp einem Jahr hier. Ja. Und das Problem ist jetzt, wie gesagt, im halben Jahr bin ich mit der Tochter zusammen, die ich halt auch schon was länger kenne. Nur seit einem halben Jahr bin ich jetzt mit der zusammen. Aber das heißt, seitdem du in dem Haus wohnst, hat es zwischen euch gefunkt? Richtig. Ja. Mhm. Nur das Problem ist, also wie gesagt, mein Vermieter, also der Vater meiner Freundin, ist jetzt geschieden seit 2 Jahren. Mhm. Und meine Freundin wohnt bei ihrer Mutter. Und nur das Problem ist, mein Vermieter ist bisexuell und er liebt mich auch. Ach du je. Da hast du ein Problem an der Bank. Das klingt ein bisschen blöd und Der Vermieter ist wie alt? 43. Ich bin 19 und meine Freundin ist 15. Die ist 15. Die wohnt, aber da muss man mal klarzustellen, nicht mit in dem Haus, ne, sondern nein, bei ihrer Mutter. Richtig, das sind 200 Meter. Mhm. Jetzt hat dein Vermieter, der auch der Vater deiner Freundin ist, sich in dich verknallt. Richtig. Wie, hat er das so ganz offen gesagt? Also, der ist halt schon, ich wusste halt schon, dass er bisexuell ist. Aber also mir macht das so eigentlich nichts. Und dann bin ich halt hier eingezogen und dann, seitdem ich mit der Freundin zusammen bin, also mit seiner Tochter zusammen bin, kurz danach kam er an, weil der ist auch Alkoholiker. Also er arbeitet zwar, ist zwar aber auch Alkoholiker und dann halt immer, wenn er abends eingetrunken hat, kommt er an, ja, ich liebe dich auch und ich kann das nicht akzeptieren, dass du mit meiner Tochter zusammen bist. Ach so, damit, also der Alkohol macht ihn dann offener und redseliger und er ist eifersüchtig. Richtig. Das heißt, er würde genauso gerne mit dir zusammen sein wie die Tochter. Aber er ist noch nie irgendwie zudringlich geworden. Er wollte mich immer in die Wäsche, ja. Was heißt das genau? Ja, er bedroht mich immer, wenn du jetzt nicht mit mir irgendwas da machst oder so, dann sorge ich dafür, dass du mit meiner Tochter auseinanderkommst oder ich werde mir Gründe suchen, dass du hier fristlos raus musst. Aber er ist noch nicht handgreiflich geworden, dass er dir irgendwie in die Hose gepackt hat oder so? Nee, das noch nicht. Das noch nicht. Und jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll, weil die einen sagen, also eine meiner Bekannten sagen, ja, bleib doch da wohnen, mach du es deiner Freundin zuliebe und weil die halt auch die Kinder von ihm, also sie und ihre Schwester jede zwei Wochen hier sind. Mhm. Und die anderen sagen, nee, geh da raus, lass dich nur psychisch fertig machen. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, weil die Mutter von ihr ist sehr streng und die möchte nicht so gern, dass sie sich mit mir trifft. Ja. Ach so, das heißt, die lässt zu, dass ihr euch trefft im Haus des Vaters. Richtig. Wenn du woanders wohnen würdest, dann wäre die Mutter eher dagegen. Wie oft kommt das denn vor, dass er dir zu nahe tritt? Also wie gesagt, er ist Alkoholiker, er trinkt jeden Tag eine Kasten Bier. Mhm. Das, und das kommt dann eigentlich auch jeden Tag vor, ja. Das heißt, jeden Tag musst du mit der Angst zu leben, da der ja. Quatscht mich jetzt wieder an oder der. Wir hatten halt ein Zimmer, wo unsere ganzen PC-Sachen drin waren und so. Mhm. Und da hatte ich halt ein Zimmer, wo ich halt drin geschlafen habe und so weiter. Und da habe ich alles umgeräumt. Mein Zimmer, wo ich schlafe, steht der PC und alles jetzt drin, weil ich gedacht habe, vielleicht ist da ein bisschen Ruhe mal. Mhm. Aber das macht er nicht, der kommt einfach abends wieder eingesoffen. Bevor er ins Bett kommt, er rein und schreit mich dann an. Und ich wollte gerade sagen, hast du nicht Schiss, wenn du schläfst in deinem Zimmer, dass der besoffen da mal zu dir kommt? Ja, das nicht, aber er kommt einfach manchmal, ich bin ja meistens länger wach wie er und dann kommt er halt immer an und reißt die Tür auf und sagt, ich kann das nicht akzeptieren, das ist mit meiner Tochter und Pass auf, Julian, ich muss gleich mal sagen, was ich denke, weil nicht, dass wir gleich zu wenig Zeit haben. Ich finde, dass du da raus musst. Ich finde, du musst da raus. Das ist ein Zustand, der ist nicht erträglich. Der wird sich auch nicht mehr bessern. Deine Freundin wird, wenn sie jetzt 15 ist, wird sie hoffentlich bald 16. Wann wird sie 16? Ja, nächsten Monat. So. So, dann hat die, ist sie ja schon fast erwachsen, kann man ja sagen. Dann müsst ihr eben Mittel und Wege finden, dass ihr euch auch trefft und treffen dürft. Das ist, finde ich, grauenhaft, was du da geschilderst. Das würde mich wahnsinnig machen. Ja, wie gesagt, die Mutter hat nichts gegen unsere Beziehung so. Halt nur wegen dem Treffen, weil wir halt noch nicht so lange zusammen sind, also ein halbes Jahr erst, ne? Weiß denn die Mutter von dieser komischen Geschichte? Nein. So, das könnte man der ja erzählen, als Erklärung. Aber die Tochter weiß das. So, dann kann die Tochter das ja wohl mal ihrer Mutter erklären. Traut sie sich nicht. Warum nicht? Weil sie sonst Angst hat, dass sie nicht mehr hier hin darf, um mich zu sehen. Verstehe nicht, weil der Vater bisexuell ist? Der Vater will doch nichts von der Tochter. Ja, aber trotzdem, die Mutter ist so eine, die ist da sehr vorsichtig. Na gut, aber die Mutter weiß, dass der Vater Alkoholiker ist. Das weiß sie ja. Das weiß sie und trotzdem darf die Tochter hin. Richtig. Das gibt doch keinen Sinn. Und nur weil er da noch auf Jungs steht, dann darfst du dann plötzlich nicht mehr hin. Also, es scheint ein bisschen schwierige Frau zu sein, aber das ist jetzt erstmal nicht dein Problem. Dein Problem ist dieser Typ und dass du da in dem Haus, von dem wohnst. Was zahlst du da Miete? Warm 200, ja. Kannst du dir denn irgendwo anders was leisten? Nicht wirklich, ich bin ja wieder nur in der Ausbildung. Ich krieg zwar Kindergeld und alles, aber es wird sehr schwierig, ne? Okay, dann kannst du, ich weiß nicht, ist das eine größere Stadt, wo du wohnst? Nicht wirklich, nein. Gut, aber auch in kleinen Städten gibt es Wohngemeinschaften von jungen Leuten, WGs, wo du für das Geld auch ein Zimmer kriegen kannst. Also, ich weiß nicht wie, ich sag dir nur, ich würde da rausgehen. Dann hast du diese Problematik schon mal vom Hals. Und dann muss man sehen, dann müsst ihr sehen, du und deine Freundin, dass ihr das mit der Mutter hinbiegt, dass ihr euch sehen dürft. Ja. Ist doch absurd, das wird doch nicht besser, es wird doch schlimmer, wenn du bei dem Wohnen bleibst. Der überschreitet Grenzen, der ist Alkoholiker, der ist nicht berechenbar deshalb. Und für dich ist es eine unhaltbare Situation, finde ich. Ja, also soll ich da raus? Finde ich schon, Julian. Finde ich, wirklich. Finde ich. Setz alles dran, dass du irgendwo eine Bude kriegst und dann bist du erstmal dein eigener Herr und bist frei. Ja. Ich muss Schluss machen, aber mehr kann ich ja auch nicht sagen, Julian. Das wäre okay. So meine Einschätzung. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gundel Blendin und wir sind morgen wieder da. Morgen mit einer, auch wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ihr könnt eine Stunde vorher schon anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.